Eröffnungsfilme von Festivals eine heikle Angelegenheit. Die Filme müssen ziemlich viel leisten, Publikum und Kritik ansprechen und Lust auf 10 Tage Kino rund um die Uhr machen. Den Filmfestspielen von Venedig scheint dieser Coup in diesem Jahr gelungen zu sein. Der Eröffnungsfilm Birdman von Alejandro González Iñárritu ist mehr als wohlwollend aufgenommen worden. In Venedig am Lido verfolgt Anke Lewicke seit Mittwoch das filmische Geschehen. Hallo Anke. Hallo. Birdman ist eine Komödie um einen Schauspieler, gespielt von Michael Keaton, der als Superheld große Erfolge gefeiert hat, nun aber eine zweite Karriere am Broadway anstrebt. Eigentlich ist Iñárritu ja eher für schwergewichtige Stoffe bekannt, für Filme, die sich wie Babel oder 21 Gramm um Schuld und Sühne drehen. Gelingt ihm denn der Wechsel ins andere Genre? Erkennt man seine Handschrift dennoch wieder? Ja, auf alle Fälle. Der Mexikaner ist ja ein Regisseur, der nicht auf Distanz geht, der immer die Nähe zu seinen Figuren sucht. Also man findet sich unmittelbar im Geschehen wieder. Man muss nur mal an den Auftakt von 21 Gramm denken. Da landet man ja mit einem Ehepaar im Bett, also ist direkt mittendrin in einer Intimität. Und hier bei Birdman geht es eigentlich direkt an einem Ort los, wo man als Zuschauer gar nicht zu suchen hat, nämlich in der Garderobe eines Schauspielers. Also da, wo er sich eben vorbereitet auf seine Vorstellung, und wir dürfen hier quasi also den Blick hinter die Kulissen werfen, und das ist eben auch typisch für Iñárritu. Das ist ein sehr exzessiver Blick mit einer unglaublich bewegten Kamera, folgt der Michael Keaton, der hier gegen sein Superhelden-Image anspielt, aber auch gegen seine Ängste, sein Lampenfieber, gegen seine Familienprobleme. Und wir sehen das alles aus nächster Nähe. Man fühlt sich so ein bisschen wie im Theater, so in der ersten Reihe. Und manchmal sieht man Michael Keaton aufspucken. Sie reden von der bewegten Kamera. Es war ja zu lesen, dass dieser Film so gedreht werden sollte, dass man keinen Schnitt sehen sollte. Ist das gelungen? Ja, das ist gelungen, und das Schöne ist, dass es mir beim Gucken gar nicht aufgefallen ist. Also da will jemand das nicht unbedingt beweisen, was er drauf hat, sondern das ist tatsächlich einfach die natürliche Bewegung dieses Films. Und es geht auch wirklich darum, diese fließenden Übergänge zu zeigen zwischen Bühne und Leben, zwischen Spiel und Sein. Und das ist wirklich so ganz interessant, weil man so dadurch auch den Eindruck bekommt, welche Ängste aus dem privaten Leben der Schauspieler dann mit auf die Bühne nimmt, aber auch, was er von der Bühne, von der Rolle dann wieder mit in sein Privatleben nimmt. Und das sind natürlich auch Momente, die sehr komisch sind, aber dann ist der Film auch noch aus einem anderen Grund eine wunderbare Komödie, weil Michael Keaton wird ja immer noch von seinem alten Image heimgesucht. Und das ist der titelgebende Birdman, und der spricht so als innere Stimme zu ihm, und er redet ihm auch immer noch einen Superkräfte zu haben. Und in diesen Momenten hebt der Film dann tatsächlich mit seinem Schauspieler manchmal ab. Also man kann sagen, das ist auch eine Komödie mit fantastischen Einlagen. Das Thema Schauspieler in der Krise, dieses Spiel mit Sein und Schein, was Sie eben beschrieben haben, das scheint sich ja ein bisschen wie ein kleiner roter Faden durch das Programm zu ziehen, oder? Welcher Schauspieler ließ sich denn noch dabei über die Schulter schauen? Ja, Al Pacino. Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sehe ich nämlich auch gerade Al Pacino. Der hat hier nebenan seinen Fotocall, so 100 Meter Luftlinie weiter. Aber ich mache das Fenster jetzt nicht auf, weil dann hören wir die ganzen hysterischen Fotografen. Ja, aber zu dem Film. Also Al Pacino spielt in Demütigung nach dem Buch von Philip Roth eben auch einen alternden Schauspieler, der nicht mehr auf die Bühne kann, der eine Affäre mit einer jungen Frau beginnt. Aber diese Affäre stürzt ihn letztlich noch tiefer in eine Krise. Und Al Pacino bringt sehr viel von sich selbst rein. Also man spürt ihm einfach auch so eine gewisse Müdigkeit an, die nicht nur im Film da ist, auch so eine Erschöpfung. Man spürt auch, dass die Angst, eines Tages sein schauspielerisches Handwerkszeug zu verlieren, dass das nicht nur gespielt ist. Also diese beiden Filme, Demütigung und Birdman, befriedigen auch so einen gewissen Voyeurismus, weil als Zuschauer hat man ja auch mal so eine Freude daran zu sehen, dass eben Schauspieler auch nicht nur bigger than life sind, sondern nur so kleine lächerliche Wesen wie wir auch. Aber dann, wenn man dieses Wissen hat, dann kann man den Augenblick auch viel mehr genießen, wenn die Vorstellung wieder anfängt. Und genau das zeigen Michael Keaton und Al Pacino uns dann auch immer wieder. Also in gewisser Weise ein bisschen so eine eigene Nabelschau, was die Festivals da betreiben. Aber Festivals machen ja nicht nur das, sondern die Filme sind ja auch häufig ein Spiegel unserer Gegenwart, unserer Weltlage. Was hat sich denn in dieser Hinsicht getan? Was gibt es da Interessantes? Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt eben so das Bedürfnis, einfach die Gesichter und Geschichten zu den Schlagzeilen zu bekommen, die immer wieder unsere Nachrichten bestimmen. Und es ist ja auch immer wieder die Rede von den Kindesentführungen in China. Und der Film Dearest zeigt nun einfach die Unmacht der Eltern, die vom Staat sich völlig alleingelassen fühlen, weil dieser nichts unternimmt. Also da kommt man schon ganz gut rein. Und dann gab es einen iranischen Film, der heißt einfach nur Geschichten im Wettbewerb. Und mit jeder seiner Episode greift er ein neues Tabuthema auf. Es geht um Drogensucht, um häusliche Gewalt, um Prostitution. Und das sind so zwei sehr ehrenwerte Filme, die in sozialrealistischer Manier gedreht sind, die uns tatsächlich in einen Alltag mitnehmen, der schon lange keiner mehr ist. Aber dann weiß ich nicht, frage mich in den Alltag einer Mafia-Familie wie in dem italienischen Film Schwarze Seelen, mir den überhaupt anschauen muss, also warum ich Gefühle und Mitleid entwickeln soll für Menschen, die andere Menschen immer getötet haben, nur weil sie jetzt auch mal Selbstverluste erleiden müssen. Also das war so ein Film, der für mich überhaupt gar keine politische Haltung hat, aber von den Italienern wurde dieser Film wiederum sehr umjubelt. Ja, vielleicht gibt es hier doch dann das Bedürfnis, einfach so die Mafia mal aus nächster Nähe zu sehen. Was die Mafia für Italien ist, sind die paramilitärischen Truppen in Indonesien. Lassen Sie uns noch über einen Film reden, über den ja auch schon sehr viel geschrieben wurde, über Joshua Oppenheimers The Look of Silence. Wir haben vorgestern auch im Programm hier mit Oppenheimer gesprochen. Es geht in dem Film um den Mord an vermeintlichen Kommunisten in Indonesien Mitte der 60er Jahre. In seinem vorherigen Film The Act of Killing hat er das aus Sicht der Täter erzählt und wurde da ja auch für den Dokumentarfilm-Oscar nominiert. Er hat damals mit den Tätern gesprochen, weil die Opfer zu viel Angst hatten, mit ihm zu reden. Der neue Film nun gedenkt der Opfer. Wie offen reden die? Wie hat das geschafft, sie vor die Kamera zu bekommen? Ja, sie reden sehr offen und ich glaube, es gibt so ein Bedürfnis, einfach auch endlich offen mal zu reden, weil nimmt man mal einfach, es ist ja, diese Verbrechen sind nie offiziell verfolgt worden. Die ganzen Opfer konnten ihrer Trauer nie Ausdruck verleihen. Das können sie auf einmal vor der Kamera vor Joshua Oppenheimer. Und er hat eine Familie gefunden, die er tatsächlich über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Also man sieht nur die ältere Mutter immer wieder, wie sie so alltägliche Vorrichtungen macht und dann von der brutalen Ermordung ihres Sohnes erzählt. Und dann gibt es einen jüngeren Sohn, der überlebt hat und der geht einfach die Mörder besuchen, die ja wirklich auch die Nachbarn sind, konfrontiert sie mit ihren Taten, aber sie reagieren überhaupt nicht. Sie sind unheimlich teilnahmslos. Und in diesem Moment dokumentiert der neue Film von Joshua Oppenheimer einfach ein Land, wo diese kollektive Schuld nie angenommen wurde, wo es nie ein Unrechtsbewusstsein gab. Aber auf der anderen Seite, dass er dieser Familie überhaupt folgt, den jüngsten Sohn, gibt er eben natürlich deren Trauer wenigstens für einen Augenblick mal einen Raum. Anke Lewicke aus Venedig. Morgen läuft ein deutscher Beitrag im Wettbewerb, nämlich Fatih Akins The Cut. Mit ihm konnte ich vor seinem Abflug noch telefonieren. Gleich mehr hier in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur, nach diesem Song Pick a Part That's New von den Stereophonics.